Putschmittel. Eine verstärkte Version von Speed. 3,5-mal so intensiv wie Kokain. Fotze, laberst ja gar nichts, verpiss dich, nimm die Null, ey.